Wichtig dabei, das Produkt sollte noch original verpackt sein und den Kassenbon nicht vergessen. Außerdem wird bis Silvester ein Ansturm beim Einlösen der Gutscheine erwartet. Ungewohnte Einigkeit bei ADAC und den Grünen. Sie machen weiter Front gegen die Pläne einer PKW-Maut. Diese bringe unterm Strich keine Mehreinnahmen, sagte ADAC-Präsident Meyer der Welt. Zieht man die Verwaltungskosten ab, dann wäre die Maut sogar ein Minusgeschäft. Auch die Grünen bleiben dabei. Die Maut ist ungerecht und unökologisch, weil sie alle Autofahrer gleichermaßen belastet. Der legendäre russische Waffenkonstrukteur Michail Kalaschnikow ist in Moskau beigesetzt worden. Unter Salutschüssen seines berühmten Sturmgewehrs AK-47. Kreml-Chef Putin legte bei dem Staatsbegräbnis in der Nationalen Gedenkstätte einen Kranz zu Ehren des Erfinders nieder. Mirko Slomka ist nicht länger Trainer von Fußball-Bundesligist Hannover 96. Der Verein hat sich mit sofortiger Wirkung von Slomka getrennt. Ein Nachfolger muss noch gefunden werden. Außerdem hat der FC Bayern München seinen Defensivspieler Jan Kirchhoff an Schalke 04 verliehen. Kirchhoffs Engagement bei den Königsblauen geht bis 2015. Für danach hat er eine Rückkehroption zum Trippelsieger an die Isar. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Rewe Toll, Ihr Einkaufszentrum in Straßburg. Ab sofort und noch bis Weihnachten täglich für Sie geöffnet. Unser kleines Weihnachtsgeschenk? Jeden Tag 3 Stunden lang kostenlos parken. Mehr Infos auf rewetoll.com. Schönen guten Abend, liebe Autofahrer. Immer noch vorsichtig fahren im Kreis Emmendingen in der Ortsdurchfahrt von der Herbolzheim-Wagenstadt. Besteht Gefahr durch eine Ölspur. Ansonsten wird nur noch geblitzt heute Abend auf der B462 Rastatt Richtung Gaggenau in Höhe Bischweier auf beiden Seiten. Dann noch die L87 Achern Richtung Straßburg bei der Autobahnunterführung in der 70er-Zone. Ich bin Yvonne Blum, wünsche Ihnen einen schönen Abend. Jetzt viel Spaß mit Charlie 2000. Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Wants to say Essmann. Radio Ost. Einfach näher dran.

die Big City Beats jeden Samstag ab 20 Uhr exklusiv auf Hitradio Ohr. Die größten DJs der Welt. Are you ready for Big City Beats? Here is David Geller. Hi, this is Tiesto. Hi, this is Moby. This is Ty Cruz. Hallo, ich bin Wolf von Lüko und ihr hört Big City Beats. Big City Beats. Mehr auf Hitradio Ohr oder auf bigcitybeats.de. Maximum Clubbing, die Radio-Club-Show live aus dem Codex Club in Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, House, die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Präsentiert von Tri AG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Ich sag dir, ich brauch echt mal Zeit für mich. Ach, für genau sowas liebe ich ja das Wellness-Hotel Auerhahn. Die haben das komplette Verwöhnprogramm. Gesunde Ernährung, hauseigene Kosmetik, tolle Anwendungen und herrliche Arrangements. Hotel Auerhahn. 4-Sterne-Wellness direkt am Schluchsee. Jetzt Gutschein downloaden unter auerhahn.net. Manchmal brauche ich einfach was anderes. Etwas, was ich vorher noch nicht hatte. Das kann dann gerne mal rot sein, blond, schwarz oder auch exotisch. Und deshalb empfehle ich allen, die mal was anderes wollen, den FKK-Club Lancelot. Der beste Erotik-Club der Region. In Offenburg-Elgersweier Industriestraße. fkk-lancelot.com. FKK-Club Lancelot. Sexy t'attend tous les jours au club Lancelot Offenbourg, zone industrielle Elgersweiler, sur internet fkk-lancelot.com. Unnützes Erdnusswissen. Erdnüsse werden auch Erdeicheln, spanisches Müsli oder Mundubi-Bohnen genannt. Nützliches Erdnusswissen? Erdnusspaste rettet mangelernährten Kindern das Leben. Das können Sie auch. Spenden Sie jetzt auf unicef.de. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Connection complete. Codex Tag ist Freitag. Ja. Und heute Spezial. Free Welcome Shot, Bacardi Cola Spezial, Vodka Energy Spezial. Die leckersten Beats werden zusammen mit der Extraladung Zucker dafür sorgen, dass ihr an dem Abend durchdreht. Dann morgen Samstag, Hashtag, Endrunde Hashtag. Da gibt's Dickes auf die Ohren. Deborah De Luca, Carlos Esteves, Elektronik Spezial. Codex Club in Aachen. Codex Club in Aachen. Connection complete. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Samstag, 28. wie erwähnt, Einlass ab 18. Silvester ist das Codex geschlossen. Dann geht's weiter, Donnerstag, 2. Januar. Prost Januar! Prost Neujahr! Prost Happy New Year heißt's da. Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Und wer an dem Donnerstag, den 2.1. an der Kasse Prosit Prost Neujahr ruft, bekommt bis 22.30 Uhr 15 Euro Bonusverzehr, bis 23 Uhr noch 10 Euro und bis 24 Uhr noch 5 Euro. Ja, was ist das? Und im Angebot war Stein on Vodka Energy. Freitag, 3.1., die erste Single-Party im neuen Jahr. Und Samstag, 4.1. Birthday-Party, Massengeburtstag. Dezember geborene und Januar, wenn ich richtig weiß. Und nochmal herzlich willkommen heute am Freitag. Der Freitag nach Weihnachten. Oh, und hier geht's heute mächtig ab. Genau. Silvester sich die Kante geben. Und mit den Freunden einen heben. Tja, Mann, muss mal wieder weiter. So starten wir ins neue Jahr. Mit Schädel wie, das ist doch klar. Die Ruhe von den Feiertagen wird hier nun in die Flucht geschlagen. Und unser guter Vorsatz ist, dass du allzeit am Lachen bist. Um 19 Uhr, die Party, die nie endet. Charlie 2000 eskaliert bis 2014. Die volle Ladung Irrsinn, die fette Packung Wahnwitz. Und feiern bis zum Filmriss. Dog goes woof, cat goes meow, bird goes tweet and mouse goes squeak, cow goes moo, frog goes crow, and the elephant goes toot. Ducks a quack and fish go blow, and the seal goes ow, ow. Dieses Jahr, meine Brusthaare kribbeln schon, kommt etwas Delikates. Weihnachten kriegen wir auch noch rum und dann glühen wir für Silvester vor. Das haut mich aus dem Zimmer. Jetzt wird gerockt. Macht euch bereit und ab geht's. Luftunterstützung anfordern. Wie geht das jetzt nochmal? Get ready. Zum Arsch aufreißen gut. Du hast mich.

Ist das nicht der helle Wahn, Shirley? Dum, dum, dum, dum. Oh, um Längen besser. Freitag. Der fantastische Freitag. Back home. Machen wir Werbung. Was? Werbung? Was? Werbung natürlich. Urbit-Sammler, aufgepasst. Zwischen den Jahren können Sie nochmal so richtig sparen. Vom 27. bis zum 31. Dezember schreiben wir Ihnen den Nennwert Ihres Einkaufs bei Sportkuhn in Urbitz gut. Das Urbitz-Wintershopping für Ihre Weihnachtsschnäppchen aus dem kompletten Sortiment bei Sportkuhn. Registrieren Sie sich am besten gleich heute noch als Urbit-Sammler unter www.hitradio-or.de. Hallo Leute, ich bin Silvester. Wisst ihr was? Ich liebe Partys, auf denen es richtig zur Sache geht. Es muss krachen und blitzen und donnern. Ja, das ist genau mein Ding. Silvester will gefeiert werden. Holen Sie sich Feuerwerk in bewährter Kometqualität bei Obi. Jetzt in Ihrem teilnehmenden Obi-Markt und auf obi.de. Verkauf ab 18 Jahren. Maximum Clubbing. Die Radio-Club-Show live aus dem Codex Club in Aachen. Urban Mashup Sound. Elektropop. House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Präsentiert von Tri AG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Er ist legendär, atemberaubend, faszinierend. Er ist wieder da. Manege frei für den Offenburger Weihnachtszirkus, präsentiert von Hitradio Ohr. Erleben Sie den Kultzirkus mit der weltbesten Elefantendarbietung, fliegenden Menschen unter der Zirkuskuppel, Showballett, Live-Orchester und vielen weiteren Weltklasse-Darbietungen. Karten für Ihr ganz persönliches Weihnachtserlebnis gibt's jetzt im Vorverkauf und unter 0700 599 5x0. Der Offenburger Weihnachtszirkus auf dem Messeplatz vom 20. Dezember bis 5. Januar. Das Beste zum Schluss. Silvester. Silvester. Bei Hitradio Ohr. Cheerio, Miss Sophie. Der Party-Countdown beginnt um 7 Uhr früh mit Uwe Carsten und Sandra Leske. The same procedure as every year, Jay. Die Jahrescharts mit Sven Steiner und Violetta Hoffmann ab 14 Uhr. What does the fuck say? Trommelwirbel bitte. Hallo. Um 19 Uhr die Party, die nie endet. Charlie 2000 eskaliert bis 2014. Kling, klang. Möbel Hugelmann feiert zusammen mit dem Einrichtungspartnering 50-jähriges Jubiläum. Diese Woche sind Einbauküchen um 40% reduziert. Das Angebot kannst du dir sonst wohin stecken. Ja, Einbauküchen sind diese Woche um 50% reduziert? Yippie, Schweinebacke. 50-jähriges Jubiläum. Sichern Sie sich jetzt 50% auf alle Einbauküchen bei Möbel Hugelmann in Lahr. Okay, Sie würden gerne Ihr Bad sanieren, wissen aber nicht mit wem? Schmidt, Bad Wasserwärme. Sie hätten gerne eine bessere Wasserqualität und dabei einen sparsameren Wasserverbrauch? Schmidt, Bad, Wasser, Wärme. Und natürlich machen Sie sich Gedanken über den Klimaschutz und Ihren eigenen Energieverbrauch? Schmidt, Bad, Wasser, Wärme. Wenn Sie also Fragen zu Bad, Wasser oder Wärme haben, dann zu Schmidt, Bad, Wasser, Wärme in Gengenbach. Schmidt-bww.de. Energiewende mit uns. Für alle, die Energie sparen wollen, gibt es die E-Welt in Offenburg. Sie interessieren sich für innovative Beleuchtungssysteme oder die Trends beim Dämmen, Heizen und Lüften? Dann besuchen Sie die E-Welt in Offenburg. E-Werk Mittelbaden. Daheim gut versorgt. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, Connection complete. Freitag ist wieder Codex-Tag. Heute gibt's Free Candies. Free Welcome Shot. Bacardi Cola Spezial und Vodka Energy Spezial. Und nach meiner Sendung, ja natürlich die Live-Übertragung wieder. Nach 23 Uhr. Ganz klar, das wissen wir schon. Morgen Samstag. Der 28. Das Finale von Hashtag 2013. Deborah De Luca, Carlos Esteves und so weiter. 100% Minimal Deep House Techno Tech House. Morgen Samstag ab 18 Jahren. Codex Club in Aachen. Silvester ist das Codex geschlossen. Aber Donnerstag, 2. Januar, da heißt es Prost Neujahr, Happy New Year 2014. Und da gibt es folgende Besonderheit. Jeder, der an der Kasse Prosit Neujahr ruft, bekommt bis 22.30 Uhr 15 Euro Bonusverzehr, bis 23 Uhr 10 Euro und bis 24 Uhr noch 5 Euro. Ey, geil! Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Wow! Warsteiner nur 1 Euro. Im Angebot, im neuen Jahr gleich mal richtig. Ja, und Wodka Energy 1,50. Freitag, 3. Januar, die erste Single-Party im neuen Jahr. Single-Party. Und Samstag, 4. erste Birthday-Party. Euer Charlie 2000, Nachtschwärmer, seid gegrüßt. Der coolste Sack auf dem Planeten. Das ist Charlie. Wer ist denn die Schabracke? Wie kommt der hierher? Deine Ausstrahlung wie eine Pressspanplatte. Na klar doch. Einen schönen Tag noch. Freitag. Leider geil. Ich sitz. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Leute, glaubt es oder glaubt es nicht? Helene Fischer war bei meinem Friseur. Udo? Ja, wer ist das denn? Udo? Helene Fischer, das ist ein Schlagerstar. Und die hast du bei deinem Friseur gesehen? Du warst ja gar nicht beim Friseur, man sieht ja gar nichts. Ich nur zum Nachgucken, war aber nix. Helene Fischer, war aber nix, war aber nix. Helene Fischer, war aber nix, war aber nix. Wir ziehen durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt. Das ist unsere Nacht, wie für uns beide zum Bar. Richtig, Andrea Berg ist auch mit dabei. Lass ich mich drauf ein. Was soll schon passieren? Ich kenne mich zu gut. Mal ganz ehrlich, glaubst du Kopf schlägt gleich ganz laut Alarm. Lass doch nicht nachts dein Handy an. Doch da schreit schon mein Herz, ich muss zu dir. Okay, an Silvester bringe ich ein bisschen mehr von den zwei. Aber die Helene Fischer ist so dick drin gerade. Ja? Zwei gigantische Shows in den letzten zwei Wochen. Wahnsinn! Wow! Eine heiße Sendung. Oh ja, eine ganz heiße Sendung. Eine kochend heiße Sendung. Eine höllisch heiße Sendung. Einfach nur. Die volle Dröhnung. Action, Bier und Silikon. Aus den 90ern. Sherman Spoon, ha? Aber ein bisschen aufgefrischt, der Song. Gleich 20 Uhr. Hey, du da! Wieso hast du mich nicht als Freund bestätigt? Und schon habe ich Halluzinationen. Hilfe und Support. Möchten Sie das Programm starten? Jawohl! Love me two times, baby. Love me twice today. Love me two times, girl. I'm going away. Ja, ihr hört richtig, das sind die Doors. Aber es geht weiter. No more tears, my heart is dry. I'm laughing, I don't cry. I don't think about Java Town. But when I do, I'm going away. Think about the story. Er ist da. Er ist wieder da. Ihr kennt ja meinen Freund und größten Damenschuhverkäufer aller Zeiten, Al Bundy. Al, wie sieht's aus? Was gibt's? Charlie, du wirst nie erraten, was heute im Schuhladen los war. Deine Zunge hat sich im Größenmesser eingeklemmt? Euch Zivilisten ist nie klar, was für ein schwieriges Hochpräzisionsgerät schon das ist. Schon gut, sag mir, was passiert ist. Gut. Ja, was ist los? Also heute habe ich es denen bei der Arbeit gezeigt. Wie denn? Ich kämpfte, ich habe mich auf den Boden geworfen, ich habe geschrien wie ein Weib. Und schließlich habe ich gekriegt, was ich wollte. Leute, vor euch steht ein Mann, der $5 die Woche mehr kriegt. Yay! Yeah! Was sagt ihr dazu zu, ha? Vanessa Paradis. Erkennen Sie? Hier mit Snap. Taxi. Das war ihr erster Hit, glaube ich, bei uns hier in der Gegend. In Deutschland überhaupt. Vanessa Paradis. Na, nach schon mal, seid ihr gut über Weihnachten gekommen? Al, du auch. Du siehst geschafft aus. Ich? Nee. Ah, ehrlich, wollte ich fragen, kommst du in Silvester hier zur Sendung? Das wäre schön, wenn ich dich hier sehen würde, ja? Ich meine, auf Partys wirst du ja nicht eingeladen. Woher weißt du das? Ja. Die

Wow! Ohne mehr angeboten, Warsteiner 1 Euro und Wodka Energy 1,50. Freitag, 3.1. Die erste Single-Party im neuen Jahr. Und Samstag, 4.1. Birthday-Party. Genau, auf ein neues. Ich spüre etwas. Aber hallo, wen haben wir denn da? Das ist Live from the heart of the world's greatest city. In a radio studio. Ross and Special K to now. What's up? your game, just human nature. It's not what good girls do, not how they should behave. My head gets so confused, hard to obey. I kissed a girl and I liked it, the taste of her cherry chapstick. I kissed a girl just to try it, I hope my boyfriend don't mind it. Genial, eh? Der Musikteppich von Avicii und gesungen von Katy Perry. 20.32 Uhr am Freitagabend. Ho, ho. Weihnachten ist die Zeit der Ruhe und Besinnung. Klar. Aber nicht bei uns. Weihnachten. Wer, wenn nicht wir? Heute goes Christmas. Besinnliches zum Fest auf CD, MC und BSE. Schöner kann man nicht Weihnachten feiern. Einmal hin, einmal her, heute will ich Geschlechtsverkehr. Einmal rein, einmal raus, das ist nicht Gabi, das war Klaus. Ups, ja, hier ist Stimmung, hier geht es rund wie Gyros auf dem Drehspieß. Falls Sie mich nicht erkannt haben, weil ich inzwischen aussehe wie ein aufgeblasenes Kunstlederkissen vom Sperrmüllsofa, ich bin Costa Concordia, der größte Exportschlager Griechenlands. Jetzt verstehen Sie auch, warum wir pleite sind. Wollt ihr lachen heute Nacht? Dann schaut mich an. Denn dies ist mein neuer Mega-Hit. Ritmo della Noce. Der Rhythmus der Nähmaschine. Mit der in einem schlecht beleuchteten Hinterhof auf Mykonos mein Popo zu meinem Gesicht umgenäht wurde. Und das erklärt letztlich auch, warum ich immer so eine Scheiße singe. Guten Abend. Verrückteste. Riesig, gewaltig, dreidimensional. Oh Mann! Weeps. Wie heißt das? Was ist das? Oder wer ist das? Ladies and gentlemen, dancing music played here tonight. Radio on! Now, back to the party. Einfach nur dran. But if I go with you, you swear on everything. But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. Immer freitags 4 Stunden mit Charlie 2000 von 19 bis 23 Uhr. Klar! Der Volltreffer zu Weihnachten. Der Megaspaß. Kippen, kurzer Röcke, lange Beine, Wackelarsch, Stockelschuhe, Mätze, Muschi, Haarensack, lass das T-Shirt, Bikini, Leine, Schau! Eine wüste Bescherung. Yeah!

Woman. Wusste ich doch, dass was fehlt. Mila Woman. Meine ganz persönliche Wellness-Ration aus der Natur. Jeden Tag. Ganz du selbst sein. Dir etwas Gutes tun. Ankommen und innehalten. Mila. Das Blütenbeeren-Pflanzensaftgetränk. Erhältlich in allen Edeka-Märkten. Mila-Woman.de. Mila. Für ein neues Ich. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute, Freitag ist Codex-Tag, ganz klar. Heute heißt es Candy Shop. Es gibt Free Candies, Free Welcome Shots. Bacardi Cola Spezial, Vodka Energy Spezial. Und leckere Beats. Natürlich ist der Black Forest, der kleine Club, auch geöffnet. Und morgen Samstag das Finale von Hashtag Events. Und zwar 100% Elektro-Minimal, Deep House, Techno, Techno, Tech House. Deborah De Luca, Carlos Esteves, Cedric Laurent, Toberto, Dick Slap, Dennis Green, Alexander Zirkel. Codex Club in Aachen. Connection complete. Silvester ist das Codex geschlossen. Dann geht's weiter am Donnerstag im neuen Jahr, den 2. Januar. Da ist es Prost Neujahr. Wenn ihr nämlich das ruft an der Kasse, bekommt ihr 15 Euro Bonusverzehr bis 22.30 Uhr. Aber nur kommt ihr später bis 23 Uhr, gibt's noch 10 Euro. Und bis 24 Uhr 5 Euro. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Ist doch ein Angebot, ne? Yay! Warsteiner 1 Euro. Vodka Energy 1,50 an diesem Tag, Donnerstag, 2. Januar. Freitag, 3.1. Single-Party, die erste im neuen Jahr. Und Samstag, 4. Januar, Birthday-Party. Alles im Codex in Aachen. Ja, da wird gefeiert. Knallhart. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Heute. Open your mind. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Open your mind. Oh, your mind. Ja, und schon sind wir bei den 90ern gelandet hier. Usura, Open Your Mind, 90er. Das war es schon in der Techno-Zeit damals. Damals, betone ich. Ich weiß, was ihr braucht. Thank you. DJ Panda, Max DJ, Red 5, Future Breeze. Alles war da drin, 90er Techno-Zeit, ne? Kommen bei manchen jetzt die Erinnerungen hoch? Bei meinem Freund Erl auf jeden Fall. Herr Erl! Nicht mein Profi überlebt diese Dröhnung! Ja! Mal wieder schön, das zu hören, ne? Volle Power mit. Yeah. Give me something to dance, dance. Cool. Nichts für Weicheier. Simu, she move. I like the way she turn around, but somehow still face me. A sweet girl, was tasty. For the cash, she dashed like Stacy. Said she wanna move from there. Toss a little shot, all she knew was yeah. So to act like you know, death in the game, having to act like a yeah. Can you handle this? Michelle, can you handle this? Beyonce, can you handle this? I don't think they can handle this. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand, and it's pointing at your head. You think you're mad, too unstable. Kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant. In a West End town, call the police, there's a madman around.

bekommt man ja kaum mit. Was? Ah, der ist so ein Killer für die Atmo. Das ist ja stinklangweilig. Scheiße, ja, Mann. Was hier jetzt gebraucht wird, ist ein kleiner Stimmungswechsel. Fahr das Band ab! Turn off the bass and make them all have fun. And we a blaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn off the bass and make some sound, boy, run. And it will end your week just like a Sunday. We mash up the place, turn off the bass and make them all have fun. Relax and blaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn off the bass and make some sound, boy, run. And it will end your week just like a Sunday. Flippt gleich hier aus, sagt Werner. Der absolute Wahnsinn! Yay! Und gleich kommen wir zu unserer Werbung! Und 1 und 2 und 3 und 4? 1 Million Lichter. Weihnachtsdorf. Riesenrad. Sternenhimmel. Laternenwald. Schneeflockenweg. Feuershows und Feuerwerk. Live-Musik mit internationalen Stars. Und eine fantastische Kinderwelt. Hitradio Ohr lädt ein zum romantischen Weihnachtsmärchen. 10 Jahre Triberger Weihnachtszauber an Deutschlands höchsten Wasserfällen. Mit dem Baden-Württemberg-Ticket der Deutschen Bahn ist der Eintritt ermäßigt. Erleben Sie den Triberger Weihnachtszauber vom

kommt ein bisschen später, bis 23 Uhr, da bekommt er noch 10 Euro Bonusverzehr. Und bis 24 Uhr bekommt er 5 Euro Bonusverzehr. Und im Angebot war Steiner 1 Euro Wodka Energy 1,50. Ja, so geil. Freitag, 3.1. Single Party. 9 Jahren die erste Single Party. Und Samstag, 4.1. Morgen in einer Woche Birthday Party. Hey! Von Süd nach Nord, von Ost nach West. Überall stößt man auf Charlies Nest. Er lockt euch und geniert auf heiße Spuren und verbiegt euch garantiert eure tollen Frisuren. Er ist einfach unbeschreiblich. Seid ihr auch okay, Nackschwelle? Ja! Jetzt geht es richtig los. Just a public school era. Bathroom passes, cutting classes, squeezing asses. Smoking blunts was a daily routine since 13. A chubby nigga on the scene. I used to have the tray deuce and the deuce deuce in my bubble goose. Now I got the Mac in my knapsack. Lounging black, smoking sacks up in hacks and sidekicks with my sidekicks. Rocking fly kicks. Honeys wanna chat, but all we wanna know is where the party at. And can I bring my jack? If not, I hope I don't get shot. Better throw my vest on my chest, cause niggas is a mess. It don't take nothing but frontin' for me to start suckin'. Buggin' and buckin' at niggas like I was duck huntin'. Dumbin' out just me and my crew, cause all we wanna do is I wanna party and bullshit, and party and bullshit, and party and bullshit, and party and party. Kurz vor 10:30 am Freitagabend. Und das ist ein ganz besonderer Freitag. Da ist nämlich der Freitag nach Weihnachten.

Es werden die Knöpfe gedrückt, dass es nur so knallt. Anschnallen, festhalten! Oh yeah! Na los, die Power-Taste! Hallo Kelly, da ist die Tochter von meinem Freund Al Bundy. Ja hallo, das ist eine Überraschung, hä? Wer ist der alte Kerl? Das bin ich, der Charlie. Ach, bitte Kelly. Du hast mir versprochen, dass wir ausgehen. Mir geht es nicht anders als den meisten Frauen vor mir. Ich habe etwas Besseres gefunden. Oh, Al Kelly. Ho, ho, ho.

Codex Club in Aachen. Musik zum Tanzen noch zwei Floors. Indoor Smoke Tower geöffnet. An den Tellern Deborah De Luca, Carlos Esteves, Cedric Levent, Toberto Dixler, Dennis Green, Alexander Zirkel. Ja! Yeah. Einlass 22 Uhr ab 18. Silvester ist das Codex geschlossen. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Donnerstag, 2. Januar. Prostig Neujahr! Heißt da die Überschrift. Denn jeder, der an der Kasse Prostig Neujahr ruft, bekommt Bonusverzehr. Nämlich bis 22.30 Uhr bekommt er 15 oder sie 15 Euro Bonusverzehr, bis 23 Uhr noch 10 und bis 24 Uhr noch 5 Euro Bonusverzehr. Also, Donnerstag, 2. Januar, nicht vergessen und vormerken. Außerdem im Angebot Warsteiner 1 Euro, Wodka Energy 1,50. Geil! Freitag, 3.1. Single Party. Die erste dieses Jahr, die Mega-Single-Party, kann man schon sagen. Und Samstag, 4.1. Birthday-Party. Birthday-Party. Ja. Wer fährt den heißesten Reifen? Bei wem ist ständig was los? Und wer hat immer den Durchblick? Ultra cool und furchtbar kultig. The cowboy of dieser Welt. We have contact with unidentified flying object, over. Beer, wine, women, yeah. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. One, two, three, dream with me. Oh, oh, oh, oh, oh. One, two, three, follow me. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hey, you, all the people. All the people say, yeah. Wenger Boys und Playa Hitty. Kennen Sie noch aus den 90ern? Ja. ganz euch aufgemacht. 21.54 Uhr. Ja, das ist der Power-Freitag. Schneid euch an, Leute. Hit Radio Ohr. How do you do, ladies and gentlemen? Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Das ist ja wirklich total abgefahren. Das kann man wohl sagen. Abgefahren. Ladies and gentlemen. Besuch mich bitte bei Facebook. Und das geht folgendermaßen. Gebt in die Suchleiste ein Charlie 2000 in Buchstaben. Ein Wort. Klickt an, bitte abonnieren oder gefällt mir. Save me. Wird mich echt freuen. Ich habe aber nur noch drei frei. Aber es fliegen immer wieder ein paar raus. Automatisch. 5000 kann man nur haben. Aber es gibt noch eine Fanseite, die heißt Charlie 2000 Fan. Also Charlie 2000 in Zahlen / Fan. Ja, das ist fast ein Instrumental. Und jetzt wollen wir mal den Beweis ausbringen, dass es in den 80ern auch schon ganz starke Instrumentals gab. Attention! Hypnosis von Pulstar in der Italo-Zeit rausgekommen. Hallo Nachtschwärmer! Hallo, hier ist 0190, dreimal die 6, Paradise Telephone Sex. Ich bin Michelle und ich habe 3 geile Angebote für dich. Möchtest du vielleicht Gay Sex hören? Falls ja, sag einfach 1 oder weiter. Weiter. Dann möchtest du vielleicht tierischen Tiersex hören? Falls ja, sag einfach zwei oder weiter. Weiter. Möchtest du vielleicht meinen Sex hören? Wenn ja, sag einfach drei. Boah, geil, ey, drei! Hab ich doch gewusst, du kleines Ferkel. Lass mich anfangen. Will noch wer was? Am Musi, ach, Spusi, ja, fröhlich wollen wir sein. Ja, das ist der Power ins Wochenende. Ja, danke, Charlie. Kathedrale des Schmerzes. Und da rumst es gleich mächtig im Gebälk. Let me get to the point. To have planned when it's there again, he will make you see what we're about to do, and that's part team two. A higher place in the new dimension, but you have to do what I mentioned. Do you remember a game that you did with Simon? But now you have to do what Diamond said. Schau mal auf die Mails. Die Antje hat geschrieben: Hey Charlie, die Jugend FFW Sasbach-Walden. Was könnte das sein? Freiwillige Feuerwehr? Feiert zu Recht ihr Weihnachten in der Wache von Sasbach-Walden. Bitte grüße sie alle von mir. catch attraction, kiss a passion, strong reaction, lots of action. Since we're together now, I can't forget about the past, cause we're alone at last. Stop the music. And now back to... Ja, yeah, der Gott des Freestyles, Stevie B. Ja, ihr habt schon gemerkt, alle ein bisschen geschwächt von Weihnachten her. Ah, und hier eine Blitzwarnung. Der Bundesgesundheitsminister warnt. Vorsicht, diese Sendung macht sich Showtime. Fury. La la la.

meiner Sendung. Kurz nach 23 Uhr kommt's ja live aus dem Kodex. Hey! Kodex Club in Aachen. Morgen Samstag, Finale von Hashtag. Das Finale. Elektro, Minimal, Deep House, Techno, Tech House. Musik zum Tanzen auf zwei Floors. Indoor Smoke Tower geöffnet. Jede Menge DJs, Deborah, De Luca, Carlos Esteves, Cedric Leroy, Roberto Dixlap, Dennis Green, Alexander Zirkel. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Silvester ist geschlossen, das Codex. Dann kommt Donnerstag, der 2. Januar. Sonderöffnung. Prost, Neujahr. Das empfehle ich zu rufen an der Kasse, genau das, Prost, Neujahr. Dann bekommt ihr nämlich 15 Euro Bonusverzehr, wenn ihr bis 22.30 Uhr einläuft. Kommt ihr ein bisschen später, bis 23 Uhr, da gibt es nur noch 10 Euro, aber immerhin. Und bis 24 Uhr gibt es 5 Euro. Hey, super! Warstein 1 Euro, Wodka Energy 1,50. So. Das Angebot. Dann Freitag 3.1. Single Party und Samstag 4.1. Birthday Party im Codex in Aachen. Okay, this is a sound device. Your body to be alone, shake your body to sing a song. DJ's on the microphone, this is the beat, come on, come on. Jeden Tag freu ich mich so drauf, denn durch dich lebe ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und daheim. Die ist cool und so schräg, ich bin immer dabei. Hey, Charlie, du ziehst mir runter bis in den Zeh. A force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. I'm so in love with you. You electrify my life. Beating heart to tell. Baby girl, I just wanna tell you how I'm feeling. I feel so close to you right now. I'm not afraid.

Ach, Ärzte, Spezial für Nachtschwärmer. Ja, so schön. Ist das schön? Schön, so schön. So schön. Nee, was ist das schön? Absoluter Wahnsinn, ja. Whitney Houston. Eine Stimme. Hier mit Faithless. 22.37 Uhr am Freitagabend. Einfach nur super geil. Ho, ho. Weihnachten ist die Zeit der Ruhe und Besinnung. Klar. Aber nicht bei uns. Oh. Weihnachten. Willkommen in der Manege des Wahnsinns. Wer, wenn nicht wir?

das Finale von Hashtag. Elektro-Minimal Deep House Techno Tech House. Musik aus zwei Floors und der Indoor Smoke Tower ist geöffnet. Morgen Samstag, Einlass 22 Uhr ab 18 Jahren. Codex Club in Aachen. Silvester ist das Codex geschlossen, dann geht's weiter Donnerstag, 2. Januar. Yeah. Prost Neujahr. Heißt's da, wenn ihr das ruft am Eingang bei der Kasse, bekommt ihr 15 Euro Bonusverzehr bis 22.30 Uhr. Kommt ihr ein bisschen später, bis 23 Uhr gibt's noch 10 Euro und bis 24 Uhr noch 5 Euro. Das ist ja so geil. Da fängt ja das neue Jahr richtig gut an. Dann im Angebot Warsteiner 1 Euro und so weiter. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Freitag, 3.1. schon mal vormerken, die Mega-Single-Party. Und Samstag, 4.1. Birthday-Party. Geburtstagsparty für alle. Ja, so ist es, genau. Aber hallo, wen haben wir denn da? Jetzt kommt der grelle Wahnsinn. Wer stinkt hier nach Knoblauch? Charlie. Wahrscheinlich nicht von dieser Welt. You're not the one for me. Baby, we can stay fly like a G6. Shop the streets of Tokyo, get your fly kicks. Girl, you're always on my mind. Got my head up in the sky and I'm never looking down. Feeling priceless, yeah. Where we at, only few have known. We're on to next level, Super Mario. I hope this works out, cardio. Till then, let's fly, Geronimo. Here we go. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher, babe. These boots are made for walking, ooh, and that's just what they'll do. But I said, one of these days these boots are gonna walk all over you. Please show me something. I'm tired of talking to him, knowing he's frontin'. Crying about life ain't nothing. But you either be the one mad 'cause you trapped or the one hunting. Trapped in your own mind, waiting on the Lord. A hunting with the word that cuts like a sword. The spoken word is stronger than the strongest man. Carries the whole world like the strongest hand. Through the trials and tribulations, you never let us down. Jesus, I know you're here with us now. Jesus, I know you're still with us now. Keep it real with us now. I'm on the field, show me how. Please, let me take your hand, guide me. I walk slow, but stay right beside me. Devil's trying to find me. I take that back, protect me and give me the strength to fight. Give me a sign. To the other side. Come on and to the other side. Come on and to the other side. Come on and break on through to the other side. Give me a sign. Let me know what's on your mind. Let me know what I'm gonna find. It's all in time. Show me how to teach the mind. Show me how to reach the blind. Lord, give me a sign. Show me what I got to do to bring me closer to you. 'Cause I'ma go through whatever you. Just let me know what to do. Lord, give me a sign. The only one who could ever reach me was the son of a preacher, babe. The only one who could ever teach me was the son of a preacher, babe. These boots are made for walking, ooh, and that's just what they'll do. Really one of these days these boots are gonna walk all over you. Super! Nancy Sinatra, Dusty Springfield, all these Spice Girls. Ha! Oh, oh, oh, wow! Ja, hey. Jetzt ist das einzige Fieber, das ich habe, das Disco-Fieber. Na klar. Wir schließen Bildungslücken.

Sagt schon mal, ich sage Dankeschön. Schönes Wochenende. Bis Silvester. So, Leute, Schluss jetzt. Feierabend. Nee. Willkommen, Feierabend. Schluss mit Ole, Ole, jetzt ist Daddel du. Grüß deine Frau, falls du nochmal zu Wort kommst. Gute Nacht, Freunde. Guten Morgen. Tschüss, hier ist Ende jetzt. Ende. 23 Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Moritz Einzel. Im Zentrum von Istanbul ist die Polizei mit Wasserwerfern, Tränengas und Plastikgeschossen gegen Regierungsgegner vorgegangen. Ungefähr 1000 Menschen waren zusammengekommen, um wegen des Korruptionsskandals in der Türkei die Regierung Erdogan zum Rücktritt aufzufordern. Bei dem Korruptionsskandal geht es unter anderem um illegale Baugenehmigungen. Es sollen Schmiergelder geflossen sein. Der Internetversandhändler Amazon übernimmt bundesweit 1300 Saisonkräfte. Das teilte das Unternehmen am Abend in München mit. Die neuen deutschen Logistikzentren würden einen Teil der Leute in unbefristete Positionen, den Großteil mindestens bis Silvester 2014 übernehmen. Mitten im Streit mit der Gewerkschaft Verdi will Amazon offenbar ein Zeichen setzen. Seit Monaten streiten der Versandhändler und die Gewerkschaft darüber, ob die Amazon-Mitarbeiter einen Tarifvertrag bekommen. Jetzt also zumindest mal gute Nachrichten für 1300 Saisonarbeiter. Sie wurden eingestellt, um zu Weihnachten pünktlich die Pakete unter den Baum zu kriegen. Jetzt dürfen sie bis Ende 2014 bleiben, manche sogar länger. Und das, obwohl Anfang der Woche noch ganz andere Nachrichten kamen. Die Gewerkschaft Verdi will herausgefunden haben, dass Amazon noch einen Tag vor Heiligabend 600 Mitarbeiter mit befristeten Verträgen rausgeschmissen hat. Amazon hat das aber bestritten. Sven Bottisch, Nachrichtenredaktion. Das umstrittene Spähprogramm des US-Geheimdienstes